1. Über Moab spricht der Herr der Heerscharen, der Gott Israels, und verkündet Wehklagen über Nebo und Kirjatheim, die dies befestigten Städte überwältigt und zutiefst gedemütigt worden sind. 2. Der Ruhm Moabs ist endgültig vergangen, die man in Heschbon bereits plain zu seiner Vernichtung schmiedet, am die Existenz dieses Volks durch das Schwert auserloschen. 3. Aus Horenheim dringt ein verzweifeltes Geschrei herüber, das von der Gewaltigen Zerstörung und der totalen Verwüstung der gesamten Region berichtet. 4. Moab ist nun vollständig zerschmettert, und die Nachricht über dieses schreckliche Unglück verbreitet sich unter lautem Jammern bis hinnach Zor. 5. Waren die Menschen unter Tranen den Aufstieg von Luhit bewaltigen, hort man am Abhang von Horenheim die entsetzten Schrei über den plötzlichen Zusammenbruch. 6. Die Bewohner werden aufgefordert zu fliehen, leben zu retten, selbst wenn sie danach wie ein Samstraucher in der kargen Wust leben müssen. 7. Die du dich auf den eigenen Werk und Schatz verlassen ist, wirst du nun erobert werden, woraufhin den Gott Karmos mitsamt seinen Priestern und Anführern in die Gefangenschaft sieht. 8. Der Zerstörer wird jede einzelne Stadt heimsuchen, so dass weder das Tal noch die Ebene verschont bleiben, genau wie der Herr es zuvor angekündigt hat. 9. Man sollte Moab Flügel verleihen, damit es schnell entfliehen kann, denn sein Stadti werden bald wollig verlassen und one jeglich Bewohner sein. 10. Verflucht es ihr Jeder, der den Auftrag des Herrn ne nachlässig ausfährt oder zögert, das Schwert im Kampf gegen die Feinde konsequent einzusetzen. 11. Moab lebte seit seiner Jugend in Sicherheit und blieb wie Wein auf der Hef angestaut, one Gemmels in die Verbannung geschickt worden zu sein, weshalb sein Charakter unverandert blieb. 12. Die Schalb kundig der Herren, das a bald manasen den Word, die den Wein am Gießen, die Gefass Liren und die Kruger schließlich zertrummen werden. 13. Infolgedessen word Moab von seinem Gott Karmos enttäuscht sein, so wie das Haus Israel durch sein Vertrauen auf das Goldene Kalb in Bethel beschamt word. 14. Wie konnte behaupten, seit Tapfer Helden und erfahren Krieger, wenn das Unheil bereits unmittelbar vor ihr State? 15. Der Zerstörer Moabs ruckt bereits gegen die Stadt Tivor, waren die Bessen Jungen Soldaten zur Schlackbank geführt werden, klart der Herr der Heerscharen. 16. Das Verderben Moab State Kurtz Bever, und das Angekundigt Unheil nahet sich mit großer Geschwindigkeit, das Land endgültig zu treffen. 17. Al Nachban und Diogenogen, die Moabs Ruhm Kanten, sollen nun mitlied Zagen und darüber klagen, das die einstige Markt und Herrlichkeit so gewaltsam gebroken word. 18. Die Bewohner von Dibben müssen ihren Ehrenplatz verlassen und sich in den Staub setzen, die der Zerstörer heranet, ihr Festungen zu vernichten. 19. Die Bewohner von Aurora sollen den Weg treten und die Flutschlinge fragen, weil schrecklichen Erenis sir flutscht aus ihre Heimat geführt haben. 20. Moab ist gedemütigt und zerbroken, weshalb nun laut klagen und Fluss an unbekannten Salt, das Land vollständig überwältigt word. 21. Das gottliche Strafgericht hat nun das Flashland erregt und trifft Stad T.Y. Holon, Jaza und Mephart im IT voller Hart. 22. Orch Dibben, Nebo und Betdebleitem bleiben von den Konsequenzen des Gerichts nicht verschont und müssen die Zerstörung ihrer Heimat hinnehmen. 23. Das Erteil erstreckt sich weiter über Kirjatheim, Betgammel und Betmien, bis das gesamte Gebiet von der angekündigten Verwüstung betroffen ist. 24. So will die Fernen als Orch die Nahenstadti, einschließlich Kerijot und Bosra, werden nun für ihr Taten zur Rechenschaft Jezogen. 25. Die Markt Moabs ist endgültig gebroken und sein Stock wird zerschmettert, so why es der Herr in seinem gerechten Erteil festgelegt hat. 26. Markt Moab trunken, weil es sich gegen den Herrn aufgelehnt hat, damit es in seiner eigenen Schande versinkt und zum allgemeinen Gespott word. 27. Hat nicht über Israel gespottet, als wer es unter die Ben ertappt worden, und hat Debi Jeds mal honisch den Kopf geschüttelt. 28. Verlust your Stadti und such Zuflucht in den Felspalten, damit y Torben lebt, die ihr Nester und den Randen tiefer Abgrund bohren. 29. Wir haben ausführlich von dem Extremen Stolz und der Grenzenlosen überheblich Keep Moabs gehort, die sich in seiner arroganten Haltung gegenüber anderen sieht. 30. Der Herr erklärt, dass die Anmassung Moabs genau kennt und weiß, dass sein prahlerisches Gerede keinerlei Grundlage in der Realität hat. 31. Aus diesem Grundwort ich über ganz Mob Weklagen und bittere Tränen über das Schicksal der Menschen in Kirchhirs vergießen. 32. ICH Wayne am den Weinstock von Sibmer noch mehr als im Jaser, die sein Reben einst weitreiten, nun aber der Zestore über die Ernte herdfallen ist. 33. Freud und Jubel sind aus den Fruchtbaren Felden Moabs verschwunden, die ICH dafür gesorgt habe, dass kein Wein mehr in den Kelten gepresst wird. 34. Von Heschben bis Ilalien Jahaz Hortmann verzweifelt schrei. Die sich bis nach zur Ausbreiten, waren sogar die Wasserquellen von Nimrim versiegen. 35. Der Herr verkündet, dass all Jean aus Mob ausrotten wird, die auf den Opferhohen ihren Götzen dienen und ihnen dort Raucher Opfer darbringen. 36. Mein Herr ist klagt die Männer von Kirchhirs wie ein Trauerfloat, weil all der Reichtum, den sie massam angesammelt hatten, nun verloren ist. 37. Als Zeichen der Tiffen Trauer haben sich all die Kopfer kohl geschoren und die Bart abgeschnitten, während sie sich die Hand wund geritzt haben. 38. Auf allen Dachen und Platzen Moabs hecht algemi mein Wecklich, den ich habe das Land wie ein wertloses Gefass zerschmettert, sagt der Herr. 39. Man word entsetzt fragen, why Mob so zertrummet wer den konnte, dass es sich nun schämefult abwendet und zum Schrecken für sein Nachbarn word. 40. Der Herr kundigten, dass der Feind wie ein Adler Herbstersen und sein Flügel drohend über dem gesamten Gebiet von Mob ausbreiten wird. 41. Die befestigten Stadt werden eingenommen, woraufhin selbst die tapfersten Krieger Moabs vor Angst so verzweifelt sein werden wie ein Frau in Geburtswehen. 42. Mob wird als eigenstandiges Volk auf Horen zu existieren, da es sich in seinem Hochmacht gegen die Autorität des Herrn aufgelehnt hat. 43. Schrecken, Gruben und Fallen Warten auf Ditch, du Bewohner von Mob, den niemand wird dem Kommenden Gottlichen Gericht entkommen können. 44. Wer dem Schrecken entflieht, wird in ein Grub stürzen und wer dort herauskommt, wird sich in einer Falle verfangen, wenn die Zeit der Erbrechnung kommt. 45. Flutschlin suchen erschöpft schut im Schatten von Heschben, doch ein Verheerens für bricht aus der Stadt Havea und vernichtet die Stolzen Anführer Moabs. 46. Wehe dir, Mob, denn das Volk des Gottes Karmos ist verloren, da den Son und Tochter nun in die Gefangenschaft weggeführt werden. 47. Denik verspricht der Herr, dass das Schicksal Moabs in der Fernen Zukunft wiederwenden wird, hiermit endet das Strafgericht über Dias' Land.